Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Wanderer, willkommen zum Greifenklaue Podcast. Heute mit Christophorus, unserem Gast Ulrich Schmidt, alias Wandervogel Greifenklaue. Ja, wir haben heute Uli Schmidt als Gast, beziehungsweise bekannter als Ulrich Alexander Schmidt, aus dem Impressum fast sämtlicher neuerer Pathfinder-Werke. Das kommt leider hin. Genau, du bist mittlerweile Chefredakteur dieser Linie. Ja, wobei, da ich keine Redakteure unter mir habe, ist das, glaube ich, auswechselbar, ob ich nur Redakteur wäre oder Chefredakteur. Du bist aber immerhin zuständig für die Übersetzung. Also du koordinierst das Übersetzungsteam mit, ne? Das auch, ja. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren als Festangestellter. Vorher waren es über 6 Jahre als Freelancer. Und ja, da ist eigentlich der Ingo schuld dran. Der hat mir damals, anno 2010, ich bin mir nicht sicher, ob es Februar oder März war, gesagt, ja, Ulysses suche Übersetzer für Pathfinder, weil die damalige Chefübersetzerin, die Frederike Fuß, sich anderweitig orientiert hätte. Ja, und dann hat er mir auch den Kontakt zu Mario Truant, der damals halt noch für Pathfinder zuständig war, mitgeteilt. Ich habe dem meine Bewerbung geschickt. Der hat mich dann weitergeleitet an den damaligen Teamchef vom Übersetzerteam, den Günther. Denn Pathfinder ist von Anfang an eigentlich eine Teamarbeit. Heißt, dass da mehrere Leutchen sich mehr oder weniger selber organisieren und zusehen, dass die Produkte in die Fertigstellung kommen. Ja, und, genau, ja. Zu der Zeit war ich auch noch selber im Pathfinder-Team als Lektor und als Forenmoderator. Das gab es auch noch. Ganz am Anfang hatte Patrick Götz das noch, die ersten 1-2 Jahre. Da hat sich dann etabliert, dass der Günther der interne Chef sozusagen war. Ja, den Patrick habe ich gar nicht mehr erlebt. Genau, und ich erinnere mich noch, dass irgendwie, du hast, glaube ich, geschrieben an Marie Thurnd und da kam dann erstmal nichts. Ich habe dann deine Bewerbung nochmal mitgenommen auf die, ich glaube, die RPC war das und da habe sie ihm nochmal persönlich in die Hand gedrückt. Und dann lief das zum Glück an. Zum Glück für Ulysses, würde ich sagen. Ja, genau, also das haben wir schon geklärt. Du bist seit ungefähr 9 Jahren beim Pathfinder-Team und seit 3 Jahren Chefredakteur festangestellt. Quasi im Homeoffice, könnte man so sagen. Ja, das war dann 2016 Ende April, wo sich der Michael Mingers, der dann für Pathfinder zuständig war, für Ulysses, bei mir meldete und halt meinte, ob ich nicht aus dem Freelancertum in den Festangestelltentum sozusagen überwechseln möchte. Ja, Ende Juni war ich dann unten in Waldems, habe meinen Vertrag unterzeichnet. Da war ich zuerst noch offiziell halt angestellter Übersetzer und knappes Vierteljahr später war ich dann einmal Redakteur. Ne, dem Redakteur fällt nichts zu schwören. Ne? Ja. Kennen wir. Ja, und das mache ich jetzt seitdem so. Jawohl, genau. Wir können auch gleich nochmal deine Aufgaben klären, aber vielleicht lass uns mal erzählen, wie überhaupt so ein Buch entsteht bei Pathfinder. Also zum Beispiel, wer entscheidet, was übersetzt wird? Ja, okay, also wie es aktuell gemacht wird. Natürlich muss das Buch erstmal bei Paizo im Original erscheinen. Ja. Es ist so, dass Chef Markus Plötz wenn er vom GenCon oder von sonstigen Zusammenkünften mit Lizenzgeber Paizo kommt, dann hat er meistens den Plan. So und den Plan, jawohl. So, der Plan ist so in etwa auf ein Jahr fest. Dann haben wir noch so ein halbes Jahr, das so langsam im Fog of War verschwimmt. Ja, und dann basteln wir da draus, wie wir das nächste halbe und dann möglichst noch das Folgehalbjahr füllen wollen. Ja. Da wird dann also der Plan erstellt, was so grob für jeden Monat kommt. Oder jetzt dadurch, dass Paizo jetzt halt keine Almanache und Handbücher mehr bringt, sondern halt vierteljährlich einen 144-Seiter mit Hardcover-Umschlag, müssen wir natürlich auch ein bisschen anders planen, nämlich dass wir jetzt um diesen Vierteljahrestermin mal was rumbasteln. So, das ist das Erste, dass ich also mit ihm den Plan bespreche, was wann kommt. Dass ich den dann aber natürlich auch umsetze, heißt einerseits, wenn die Termine nahen, dass ich das bei Paizo anfordere, die PDFs und auch die Layout-Dateien. Und dass ich dann auch festlege, wer übersetzt. Wer übersetzt bis wann, natürlich auch Fristen sind wichtig. Ja. Dann natürlich, wer danach das ins Lektorat nimmt, wer also die die Texte dann gegenliest, korrigiert, gegebenenfalls auch noch geänderte Glossarbegriffe einfügt. Ja, und das, die Deadline für das Lektorat ist dann für mich wieder, wo ich spätestens wieder aktiv werde, indem ich dann das Ganze fürs Layout vorbereite, dann halt vermelde, es ist Layout fertig, schnappt sich ein Layouter, der braucht natürlich dafür dann die Layout-Dateien, die ich ja angefordert habe. Ja, bastelt das Buch zusammen, also dass die Texte in das englische Layout reinkommen, dass die Bilder platziert und so weiter. Danach geht das Ganze noch in die Fahne, wo dann der Korrektor checkt, dass die Texte eigentlich auch ja, schön platziert sind, dass die Bilder nicht irgendwo überlappen. Dass die auch irgendwo was Englisches drin ist. Jein, das passiert manchmal, dass er was sieht, aber es ist nicht zwangsläufig, dass er danach Ausschau hält, weil seine Aufgabe ist es eigentlich zu schauen, ist das Layout vernünftig umgesetzt worden, sind die Überschriften alle gleichmäßig, dass er auch gegebenenfalls an den Zeilenenden guckt, wie ist die Trennung erfolgt, dass er nach den, wie heißt, nach den Schusterjungen und Hurenkindern, genau, also diesen Flattersätzen schaut, ob man noch irgendwo irgendwas verbessern könnte. Ja, und wenn das fertig ist, gucke ich auch noch mal ein letztes Mal das Ding durch, ob vielleicht irgendwas Englisches drin ist. Ja, und dann wird es fürs Layout, also für die Druckvorbereitung, freigegeben. Und dann geht es hoffentlich irgendwann in die Druckerei. Der Drucker ist irgendwann fertig und dann kommt es irgendwann hoffentlich im Lager in Waldems an und wird dann verschickt. Jawohl. Ja, das klingt ja nach einiger Arbeit. Wie groß ist das Pathfinder-Team zurzeit? Wir haben vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet und haben dadurch jetzt ein paar neue Leute dazu geholt. Ja. Im Augenblick sind wir etwas über ein Dutzend Leutchen groß. Mhm. Das klingt erstmal viel, aber es ist natürlich so, nicht jeder erfüllt jede Aufgabe in gleichem Umfang. Ich kann nicht jedem sagen, hier hast du 100 Seiten, übersetz die mal im nächsten Monat. Wahrscheinlich auch reine Lektoren sozusagen. Genau, ich habe auch reine Lektoren. Ich habe auch zum Beispiel mit dem Thorsten Naujoks jemanden, der nur K.O., also Fahnenkorrektorat macht und der halt ja, quasi das geschulte Auge dafür hat. Ja, dass ich also da weiß, das ist in guten Händen. Ich habe auch zum Beispiel einen Mitarbeiter, den Klaus, der macht durchaus Lektorat, aber hauptsächlich ist er damit beschäftigt, unsere Glossare zu prüfen, das heißt, beim Übersetzen werden natürlich neue Begriffe für unser stetig wachsendes Glossar eingetragen. Die stimmen wir dann später im Team ab. Ich darf fragen, gibt es noch die Glossar-Konferenz? Ja, immer donnerstags. Und ich wundere mich immer, dass, obwohl das ja voll die Freiwilligenveranstaltung ist, da trotzdem meistens wenigstens ein halbes Dutzend Leute zusammenkommt. Ja, und man kann, glaube ich, berichten, dass wenn irgendwo im Netz man, das wurde doof übersetzt, hätte das nicht so und so, hätte auch so und so lauten müssen, dass solche Begriffe teilweise dann auch wirklich durchaus lange oder auf jeden Fall umfangreich diskutiert worden, wie sie nun zu übersetzen, ja, und was der beste Weg ist. Also. Ja, also während in der Anfangszeit manche Übersetzer dann noch so ihren Alleinflug gestartet haben, sind wir jetzt wirklich dabei, dass Begriffe, ob das nun Talentnamen sind, die Namen von Zaubern, von Örtlichkeiten, oder wenn wir irgendwelche Eigennamen übersetzen oder phonetisch anpassen, dass sie sich halt besser aussprechen lassen oder dann nicht irgendwie klingen wie Arschher oder ähnliches. Ja, ja, oder wie andere Fäkalbegriffe. Das haben wir schon, weil die im Englischen natürlich bei der Wortschöpfung nicht daran denken, wie Deutsch das vielleicht aussprechen. Ja. Also wenn wir das bereden, wir halt in der Glossarkonferenz, sehen zu, dass wir die Begriffe dann durchackern. Und die werden dann spätestens vom Lektorat eingefügt, im Rahmen des Lektorates. Und deswegen sind natürlich auch Begriffe durchaus durchgesprochen. Es gibt manchmal Begriffe, wo die deutsche Übersetzung krass von der englischen Vorlage abweicht. Das ist meistens der Fall, wenn hinter dem, wenn das der Name eines Regelelements ist und das macht ganz was anderes, als was der englische Titel andeutet. Ja. Ich glaube, ihr hattet, wenn ich mich jetzt recht erinnere, einmal das Problem, dass das Oracle auf Englisch, auf Deutsch hat man es mit, wurde es mit Mystiker übersetzt. Der Mystiker, ja. Und später kam dann halt ein Mystik sozusagen. Nein. Nee, aber soll ich nicht was irgendwie? Nee, also es ist so, wir hatten das Oracle als Mystiker übersetzt, weil es ist dummerweise, ist diese Klasse nicht das Orakel, was man sich vorstellt, Stichwort Orakel von Delphi oder sowas, also der Seher, der in seinem Turm oder an seinem Teich hockt und dann da Visionen hat, sondern es war eigentlich wieder so eine mehr oder weniger Baukastenklasse, wo man verschiedene Optionen hatte, wie man seine Fähigkeiten zusammenstellt, was halt mit dem Orakel an sich überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, und später kam dann mit den okkulten Klassen Verschiedenes dazu, wo wir auch zum Teil gerätselt haben, wie übersetzen wir die jetzt. Und dann uns bemüht haben, was Gutes dabei rauszuwürgen, mehr oder weniger. Also zum Teil haben wir über manche Begriffe durchaus lange diskutiert. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass wir dann schließlich sagen, okay, schöner wird's nicht mehr. Weil man hat halt eine gewisse Menge an Begriffen, man will was schaffen, weil ansonsten kommt natürlich auch der ganze Fluss der Projekte in Stocken. Na klar, ich nehme mal an, dass du da auch so eine Art letztes Wort hast. Ich bemühe mich natürlich als Redakteur da jetzt nicht irgendwie so Machtworte zu sprechen, weil dadurch, dass ich ja aus dem Freelancer-Bereich komme, mich eigentlich da immer noch als mehr oder weniger Erster untergleichen sehe. Aber natürlich auch mich dem Ablauf des Ganzen verpflichtet fühle und deswegen notfalls irgendwann auch sage, okay, jetzt reicht es. Wir kommen nicht weiter. Ja, genau. Wenn sich da zwei ganz entgegengesetzter Meinung sind, dann kommt man dann manchmal nicht drum rum wahrscheinlich. Ja, meistens ist es eher, dass einer sagt, also der vorgeschlagene Begriff gefällt mir nicht. Dann sage ich, das ist schön, gib mir einen Gegenbegriff. Und dann ist Schweigen im Kanal. Ja. Das ist wenig konstruktiv. Ja, oder dass dann auf einmal fünf andere Vorschläge kommen, die aber wiederum mit dem Gesuchten gar nichts zu tun haben. Also manchmal läuft es, manchmal nicht, aber es ist halt eine Begriffsfindung im Team und das ist eigentlich auch das Vorteilhafte. Denn wie gesagt, was der Übersetzer gut findet, muss ja nicht zwangsläufig der Rest der Menschheit gut finden. Sodass wir da dann doch versuchen, so einen Querschnitt zu finden. Und es ist auch interessant, ich habe in meinem Team Leute quasi auch aus allen möglichen Regionen der Bundesrepublik und jetzt auch Österreicher, also dass da dann doch so alle Blickwinkel irgendwo hoffentlich vertreten sind. So, genau, jetzt haben wir geklärt, wie so ein Buch entsteht. Dann wäre noch die Frage, was genau deine Aufgaben sind. Wir haben ja so gehört, du übersetzt selber, du teilst die Aufgaben ein. Ja, okay, meine Aufgabe ist natürlich einerseits Kommunikation. Einerseits. Bevor ich überhaupt handwerklich tätig werde, muss ich mit Leuten kommunizieren. Ich muss mit Paizo kommunizieren, nach dem Motto, ich brauche folgende Dateien oder wann kommen die, hast du einen Termin für mich? Ich muss natürlich auch mit den Kollegen kommunizieren, egal ob das nun ist, dass ich Markus Bescheid gebe, dass irgendein Arbeitsschritt fertig ist, dass ich mit dem Layout gegebenenfalls kommuniziere, falls es Fragen gibt. Dann, dass ich auch dadurch, dass ich das Social-Media-Zeug jetzt mittlerweile mache, also zum Beispiel die Facebook-Präsenz manage, kommuniziere ich auch nach außen. Und natürlich kommuniziere ich mit meinem Team. Ja. Ja, wo es halt darum geht, Fristen zu kommunizieren, Status zu kommunizieren oder auch über Probleme zu sprechen, nach dem Motto, ich bin jetzt im Lektorat und ich bin über einen Satz gestolpert und ich habe keine Ahnung, was der Übersetzer oder was ich damit sagen will. Dann versuchen wir das zu klären natürlich. So, das ist einerseits die Kommunikation, das andere ist dann natürlich das Handwerkliche, weil ich immer noch sehr viel übersetze. Als Freelancer habe ich damals so etwa 170 bis 180 Seiten im Monat gemacht. Ja. Mein Highlight war vor 3 Jahren, kurz bevor ich eingestellt wurde, war zur Zeit, als wir an dem Fluch des Scharlachroten Thrones gearbeitet haben, dem Abenteuerfahrt Sonderband da. Da habe ich in einem Monat knapp 300 Seiten gemacht, aber danach war ich auch fast drei für die Klapse. Da ging nichts mehr. Ja, und wie gesagt, einerseits das Übersetzen, dann bin ich auch natürlich an der Lektorenfront. Also wie gesagt, gegenlesen, Korrektur lesen, Begriffe prüfen, schauen, ob Begriffe auch richtig übernommen wurden aus unserem Glossar. Ja, und das mit dem Glossar arbeite ich halt auch sehr viel in dem Sinne, dass ich fertige Bandglossare einarbeite, formatiere, überprüfe und das Ganze drum und das halt auch regelmäßig dann die nächste Version hochlade, damit meine Leute mitarbeiten können. Unser Glossar, ja, es lebt und wächst mit jedem Band, den wir rausgebracht haben, und das ist für Pathfinder ja jetzt nicht wirklich wenig. Wir haben, ich glaube, über 80 Handbücher und über 30 Almanache rausgebracht, dazu dann die ganzen Abenteuerpfade und die Dickbände und das Ganze drumherum. Also mit jedem Band ist das Glossar um einen Reiter gewachsen. Das ist mittlerweile eine sehr, sehr dicke Excel-Tabelle mit sehr, sehr vielen Reitern. Gut, dann ist mittlerweile auch das Starfinder-Glossar drin, jetzt das Pathfinder 2-Glossar und natürlich gibt es auch noch die ganzen sonstigen bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo die Pathfinder-Romane damals erschienen sind, ob das nur Uhrwerk oder Feder und Schwert war. Das war Feder und Schwert. Ja, weil das lief alles so über eine Kommunikationsschiene. Die haben uns freundlicherweise, oder beziehungsweise das war glaube ich auch Teil des Deals halt, was sie für die Romane dann an Glossarbegriffen zusammengestellt haben, geschickt, sodass die das auch dann in unser Hauptglossar gewandert sind. Ich überlege gerade, hat die mich auch ein altes Mitglied aus dem Pathfinder-Redaktionsteam übersetzt? Der erste wurde von Jan Ensling übersetzt. Der sollte eigentlich damals bei Ulysses erscheinen, noch zur Zeit von Mario Truans Ägide. Ich erinnere mich an die Details, glaube ich. Und dann wurde entschieden, nee, Romane machen wir jetzt doch nicht. Und dann lag die Datei sehr, sehr lange bei uns halt auf dem Server, bis dann eine Unterlizenz vergeben wurde und das Ganze dann in ein Lektorat gegangen ist. Klappt das denn mit dem Nutzen des Glossars besser? Weil ich kann mich noch erinnern, das ist auch schon jetzt ein paar Jahre her, dass es da immer so Schwierigkeiten gab. Ne? So jetzt einige ihre eigene Übersetzung oder ihr eigenes Ding quasi gemacht haben. Ja, das hat okay. Auch für Diskussionen gesorgt. Also die technische Nutzung wird manchmal behindert durch die Excel-eigene Suchfunktion, wenn die irgendwelche Begriffe einfach nicht findet. Das kann sein, dass der Sucher den Begriff falsch eingegeben hat oder dass derjenige, der damals das Glossar angelegt hat, vielleicht irgendwas falsch eingelegt hat. Dann gibt es da noch irgendwie so versteckte Leerzeichen und wenn man dann gewissermaßen auch sagt, ganze Zeile suchen, dann sagt er, oh, das ist ein Leerzeichen, das ist nicht das, was du suchst. Heißt also, da gibt es so ein paar Tricks, wie man mit dem Glossar arbeiten muss, aber ja, du hast recht, es gibt oder beziehungsweise es gab in der Geschichte von Pathfinder. In der langen Geschichte. Total lange. Ich meine, das sind jetzt über 10 Jahre. Da wurden schon Kriege drüber geführt und verloren in der Zeit. Also in dieser langen Zeit hatte ich durchaus schon Mitarbeiter, die gesagt haben, also das, was ihr vor x Jahren festgelegt habt, das geht mir am Popo vorbei, das mache ich ganz anders. Das ist halt zusätzliche Arbeit. Ja, speziell fällt mir jetzt zum Beispiel ein, das Handbuch der Drachentöter, wo derjenige, der es ursprünglich übersetzen sollte, nachdem der Gutteil der Frist für seine Übersetzung abgelaufen war, dann sagte er, oh, ich muss leider ins Krankenhaus, ich werde nicht fertig. Das ist natürlich... Das ist ärgerlich, ja. Ist ja ärgerlich, wobei ich natürlich, meine erste Reaktion natürlich ist, okay, werd mal besser gesund wieder. Und dann weiß, okay, irgendjemand muss machen, zwar ist fertig. Und dann feststelle, okay, von dem, was er gemacht hat, da war er definitiv nicht im Plan. Und dann steht da auch noch so ein Vermerk, ja, ich habe da meine eigenen Briefe genommen, weil das fand ich nicht so toll, was ihr da so habt. Und es ist leider so, dass es da durchaus, jetzt ging es da speziell um Drachen, da gibt es eine bestimmte Nomenklatur, die von Anfang an, die eigentlich noch zu Zeiten von AD&D und so weiter genutzt wurde, dass es halt der rote Drache ist, aber auf der anderen Seite der Golddrache. Dass also die chromatischen, diese Farbdrachen, ja, halt immer Farbe und dann Drache, während bei den Metalldrachen es in einem Wort geschrieben wird. Und wenn dann das der goldene Drache wird, ist das einerseits zwar noch nicht so weit weg, aber auf der anderen Seite wurde es dann immer schlimmer. Sodass dann meine Bearbeitung, wo ich dachte, okay, die ersten 10 Seiten brauchst du nur lektorieren, wurde dann doch mehr eine neue Übersetzung. Ja, ich erinnere mich noch mit Schrecken an das Handbuch der Elfen. Da wurde, glaube ich, auch, das war ein neuer Übersetzer, der genau ein Buch übersetzt hat. So. Nicht ganz. Das wurde von außen, wurde das angeboten, das Handbuch, das Elfenhandbuch. Der hat auch später noch das Abenteuer Eroberung des Blutspurtals übersetzt. Okay. Das habe ich damals dann lektoriert. Also das war eigentlich machbar. Ist so, ich sage halt, okay, für eine Übersetzung so Stunde pro Seite plus natürlich, was eventuell in Glossararbeit anfällt, Lektorat, je nachdem, wie eingearbeitet der Übersetzer war, länger als eine halbe Stunde sollte man eigentlich nicht am Lektorat einer Seite sitzen. Wenn ich am Lektorat genauso lange sitze, wie ich eigentlich zum Übersetzen bräuchte, dann hat da irgendwas nicht geklappt. Oder wenn ich länger bräuche. Also ich hatte im Schnitt beim Handbuch der Elfen 30 bis 50 Einträge pro Seite. Also ich lese das immer so von Hand, habe ich das damals gelesen, mache mir einen Strich dran. Und das war wirklich extrem. Und ich habe parallel noch was anderes gemacht und das war doppelt so lange. Ich habe aber für Elfen doppelt so lange gebraucht, wie für das doppelt so lange. Das war eine Tragödie. Ja gut, wo man natürlich endgültig wiederum die Frage ist, wie viele Minuten du da im Schnitt pro Seite dran gesessen hast. Ob es nun gefühlt eine Tragödie war oder wirklich eine war. Weil es kann natürlich sein, dass man dann liest und denkt, oh mein Gott, was ist das? Und ja gut, aber ich sag mal 30 bis 50 Einträge pro Seite, das geht halt gar nicht. Also da habe ich echt gedacht, so, oh, das könnte man nochmal zum Neuübersetzen geben, aber ja, irgendwie hat man sich dann halt doch reingebissen. Ja, wobei es halt Sätze gibt, die muss man nur ein bisschen umstellen, weil der Übersetzer vielleicht sich an den starren englischen Satzbau gehalten hat. Dann gibt es wieder Sätze, wo man denkt, was soll das denn? Weil da vielleicht Vergleiche oder so Bilder, so Sprachbilder sind, die halt zu wörtlich übersetzt wurden. Ja, und dann gibt es wiederum Sätze, die machen gar keinen Sinn, weil sie vielleicht irgendwo ins Leere laufen, weil der Übersetzer dachte, oh, der wird zu lang, den breche ich jetzt mal auf und dann hat er vergessen, im zweiten Teil ein eigenes Verb zu geben. Das kann ja auch passieren. Und natürlich, übel ist es, wenn der Übersetzer wirklich das komplette Glossar hat und es anscheinend ignoriert hatte. Ich meine, das Elfenhandbuch, ich erinnere mich, ich habe ja da damals beim Korrektorat auch nochmal dran gesessen wahrscheinlich. Ja, ich habe da auch dran gesessen und habe mich über Knubbel an Pfeilen etwas aufgeregt. Nun, es passiert natürlich, dass man in der Hektik des Gefechtes vielleicht mal einen Buchstabendreher bringt oder vielleicht auch, wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann ganz was anderes schreibt. Zum Teil, das ist mir zu Anfang passiert. Mittlerweile habe ich so das von der Übung her, dass ich dann doch den letzten Satz immer noch mal lese. Ich glaube, Ingo kann sich immer noch amüsieren über die Goldmützen. Achso. Das war damals im Spielleiterhandbuch, dem ersten Hardcover, das ich übersetzt habe. Da habe ich irgendwie es geschafft, in dieser einen Tabelle zum Thema, was findet man so in einem Schatzort, anstatt Goldmünzen, Goldmützen unterzubringen. Und der gute Ingo hat sich da so 3 Jahre hat er darüber was zu lachen gehabt davon. Goldmützen sind ja auch jetzt nicht so häufig. Das, außer im Schlumpfland vielleicht. Ja. Ja, ich habe gerade noch über ein anderes interessanten Übersetzungs nachgedacht, der ist mir aber nicht mal eingefallen. Aber genau, bei. Frag mich nicht, wie wir auf Finismur gekommen sind, das war vor meiner Zeit. nee, das war auch nicht Pathfinder. Jedenfalls, bei den Elfen fiel mir noch ein, dass ich da eine Rätsel gelesen habe, die das Buch hochgelobt hat. Was ja auch mal schön ist, wenn man selber so, ja. Ja, da so ziemlich jeder, der damals im Team war. Ja, und ich glaube, ich stehe gar nicht im Impressum drin, weil sie das K.O. damals gar nicht aufgeführt haben. Also so ziemlich jeder hat da ja irgendwie dran mitgearbeitet. Deswegen kann da ja nur was Gutes bei rumgekommen sein. Ja. Der, genau, jedenfalls die Frage, ob du quasi bewusst Rezis liest von dir übersetzten Sachen. Ach Gott. Oder lieber nicht. Sagen wir mal so, wenn ich drauf stoße, dann interessiert es mich natürlich, wie es jemand gefunden hat, beziehungsweise was zu bekritteln war. Allerdings habe ich meistens gar nicht die Zeit, nach Rezis jetzt speziell zu suchen. Ich kriege manchmal Links von Michael Mingas, ja, wo er sagt, hier die und die Seite hat sich darüber ausgelassen, dass ich dann mal gucke und... Ja, meistens bin ich mit den Rezis soweit zufrieden oder ziehe dann auch so gewisse Folgerungen wie, okay, darauf musst du nochmal achten. Dann gibt es aber auch welche, die sind so im Revolverblattstil, wo ich dann denke, was soll das? Wenn es dann heißt, auf der einen Seite, das ist gut, auf der anderen Seite, das ist schlecht und da wird vielleicht das selber aufgeführt. Konnte er sich jetzt nicht entscheiden oder... Oder wo dann heißt, letztendlich beim zum Beispiel einem Monsterhandbuch, was ist schlecht, viel zu viele Monster. Dann frage ich mich, ist das nicht der Sinn des Monsterhandbuchs? Ja, die haben vorher ein DSA-Monsterhandbuch gelesen wahrscheinlich. Gut, ich meine, es gibt auch Leute, die gucken sich ein Mathebuch an und sagen viel zu viele Zahlen, aber was erwarten die? Buchstaben! Textaufgaben, ja? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Darum mehr, bitte. Ja, ja, das stimmt natürlich, dass es sehr allgemeine Rezis gibt von Rezensenten, die eben nicht nur Pathfinder machen, sondern sonst was und dann sich nicht vorstellen können, dass man in ein Monsterhandbuch nur Monster packt. Ja, oder die vielleicht auch ein bisschen voreingenommen sind, weil es vielleicht nicht ihr Lieblingssystem ist. Zum Beispiel. Also es sind ja auch nicht wenig. Ich meine, gelesen zwar 400 oder so, 400 Monster sind drin. Da ist 400 Monster in einem Monsterhandbuch. Mhm. Jetzt im neuen Pathfinder 2 MHB mit. Da kommt das hin, weil, also was sie an Stat-Blöcken wieder präsentieren. Ja. Das heißt also, das, das Monsterhandbuch 1, das ist gut bestückt, weil da ja auch das ganze Kleinkram drin ist, von der Ratte über den Goblin und den Ork bis hin zu dickeren Viechern. Ich meine, im alten Monsterhandbuch 1, jetzt von Pathfinder 1, da war das so, dass in dem Pawns 400 Pawns enthalten sind, also 400 Aufsteller, aber davon natürlich, was weiß ich, Goblins jetzt 5-mal drin sind oder so. Ja, ja, gut, du hast bei einem Pathfinder 1 Monsterhandbuch hast du etwa, ja, ich sag mal so, im Schnitt 350 Monster drin. Ja, also 350, so über den Daumen, also nagelt mich jetzt nicht fest. Aber das ist so in etwa. Und jetzt bei Pathfinder 2, weil sie ja wieder versucht haben, die Basis abzudecken, kommen wir auch so wieder in den Bereich 350 bis 400. Ja, und wie Ingo eben gesagt hat, natürlich macht Paizo jetzt zu jedem Monsterhandbuch und zu jeder größeren Kreaturensammlung halt auch so eine Aufstellersammlung, halt als Alternative zu Miniaturen. Und jetzt bei der Pathfinder 2-Reihe kommen noch dazu sogenannte Monster- bzw. Kreaturenkarten. Das sind dann große Pappkarten, wo auf der einen Seite das Konterfei des Monsters oder auch des NSCs, weil für NSC-Sammlungen werden sie dasselbe machen, drauf sind auf der anderen Seite die Spielwerte, dass man also als Spielleiter einerseits nicht mehr im Monsterhandbuch rumblättern muss und zum anderen auch dann gleich gegebenenfalls über den Spielleiterschirm hinweg dann sagen kann, hier, guckt, der steht euch gegenüber. Und der hier. Und der. Da wäre noch die Frage, hat Paizo das von Ulysses gelernt? Das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sie sich das von den diversen DSA-Kartensets abgeguckt haben. Da Paizo ja früher schon Kartensets mit sogenannten Face-Karten, aber das war halt das normale Spielkartenformat, ja. Hatte. Ob sie jetzt halt gesagt haben, okay, wir gehen einen Schritt weiter, oder ob sie sich halt von DSA haben inspirieren lassen oder halt vom Dark Eye. Ja. Waren ja auch, denke ich, oft genug, die auf der Messe essen, ne? Ja, ja, also ich denke mal, dass da durchaus gewisse Synergieeffekte entstehen, dass jemand vielleicht, wenn auch nur unterbewusst, etwas zur Kenntnis nimmt und das dann in sein nächstes Projekt vielleicht mit einarbeitet. Ja, wie gesagt, kann durchaus sein. Genau, ihr habt ja vor kurzem einen Aufruf gestartet, hast du berichtet. Da wäre die Frage, was verdient denn so ein Freelancer bei euch, wenn er ein, sagen wir mal, wenn er ein Buch übersetzt, wenn es, sagen wir, 64 Seiten hat? Okay, also fangen wir erstmal vorne an. Reich wirst du damit nicht. Genau, man macht das eher sozusagen, um mal einen Einblick in die Szene zu kriegen, wahrscheinlich. Ja, man macht es vielleicht auch, um seinen Namen mal gedruckt in einem richtigen Buch zu sehen. Man macht es vielleicht des Ruhmes wegen. Man macht es vielleicht auch, weil es einem Spaß macht und man das Fandom und das Genre fördern möchte. Also es ist so, Ulysses bezahlt nach Zeichen. Mhm. Früher, als ich eingestiegen bin, da wurde noch nach Seiten bezahlt, aber das wurde dann im Laufe der Zeit mal angeglichen, weil bei allen anderen Redaktionen wurde es halt nach Zeichen bezahlt. Und es ist so, du kriegst im Augenblick 75 Cent auf 1000 Zeichen bei Übersetzung. Es sind 35 Cent auf 1000 Zeichen im Lektorat und 15 Cent auf 1000 Zeichen im Korrektorat. Wie gesagt, du wirst nicht reich bei einer durchschnittlichen Seite, hat 4000 bis 5000 Zeichen. Mhm. Der Mathelehrer ist gerade am Tun, hinter seiner Stirn arbeitet es. Wir sehen es. Ganz genau gesehen. Ja, 3 Euro bis 3,75 Euro. Ja, also man wird nicht reich. Deswegen, also als Freelancer habe ich wirklich zum Teil eine 80-Stunden-Woche gehabt, um vernünftig was abrechnen zu können. Und habe nebenbei noch an 3 bis 4 Tagen in der Woche in der Nachhilfe unterrichtet. Ja. So ganz nebenbei. Genau, daher kennen wir uns auch sehr gut. Ja, also. Okay, kannten uns auch schon davor, aber. Da gab es keine Wochenenden und eigentlich auch keine Feiertage. Ja, wir wollen ja nicht verheimlichen, jetzt komme ich dazu, ne, dass wir auch früher mal zu dritt eine Spielrunde hatten, gemeinsam hier, wie wir hier am Tisch sitzen. Wir haben so manchen Unfug angestellt. So manchen Unfug haben wir angestellt, genau. Der D&D 3.5, damit haben wir dann losgelegt. Ja. Der Ingo hat für uns die Falkengrundsequenz geleitet. Ich habe so manches geleitet. Christoph hat in anderer Zusammensetzung in der Frühphase meiner Kingmaker-Runde, ich spreche da durchaus öfter mal an verschiedenen Stellen, die mittlerweile doch leider eingeschlafen ist, hat er mitgespielt. Ja, und Avernum halt, ne? Die Avernum. Ja, die Avernum-Runde, die sich an einem Computerspiel orientiert hatte, genau. Ein wenig. Ja, und die ging auch recht lange, ich glaube von Stufe 1 bis Stufe 8. Oder? Ja, aber die dann auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, weil ich einfach zu viele Optionen erlaubt habe. Das geht, wenn man vernünftige Spiele hat, aber sobald dann einer anfängt, etwas Seltsames zu bauen, da geht es dann auch wieder aus dem Ruder. Keiner der Anwesenden zum Glück. Gott sei Dank. Ja. Genau, dann, wenn wir gerade in der Vergangenheit schwelgen, dann wie bist du denn generell zum Rollenspiel gekommen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder? Also, ich muss erstmal sagen, angefixt wurde ich eigentlich über Miniaturen und das war HeroQuest. Ah, okay. Wer kennt es nicht, den Klassiker damals? Hm? Wer es nicht kennt, darf nicht unseren Podcast hören. Ja, das waren die HeroQuest-Figuren. Ich habe das damals dann auch mit meinem Bruder gespielt. Leider sehr, sehr schlecht gealtert. und die Minis. Ja, und dann irgendwann, und dann kamen die Computerspiele dazu, Stichwort Bard's Tale 3. Das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit einem Rollenspiel in dem Sinne. Okay. Wunderbares Spiel. Schade, dass Bard's Tale 4 anders gemacht haben. Ja, und dann eines Tages stand ich hier beim örtlichen Spielwarenladen bei Gerlach, stand ich oben im ersten Stock. Da standen wir alle mal hier. Da standen wir alle mal, ne, und die hatten halt das schwarze Auge. Und dann bin ich mit der, das war die DSA 2 Grundbox, also sprich die, wo dann auch das Talentsystem drin hatten, mit der bin ich dann nach Hause gedackelt und... Ja, wusste erstmal nicht wirklich, was ich damit tun sollte. Gut, dann kam später DSA, nach DSA kam dann D&D und andere Systeme dazu, wie Rollmaster, Kult. Ja, und dann schlussendlich der Bogen zurück zu D&D 3.5 und dann Pathfinder. Und da bin ich jetzt auch nicht wieder von weg, weil ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, mich in irgendein anderes System jetzt groß einzulesen. Ja. Ja. Ja, das ist auch schon mal eine interessante Rollenspielgeschichte. Ja, zwischendurch kam dann auch Starfinder, der Science-Fiction-Ableger von Pathfinder. Oh, da war unterschlagen, dass du ja da auch der Redakteur da war ich. Warst du nicht mehr? Ja, also ursprünglich hatte es mein Kollege, der Mirko Bader, der ja als Entwickler und Redakteur des Hexenrollenspiels vielleicht etwas bekannter ist. Hexen 1733. Also 1730 gibt es als freie Version, ohne das Regelsystem sozusagen, ja. Was jetzt ist. Und 1733 war das, was bei uns ist. Genau, wie gesagt, der hatte halt auch Starfinder, war aber dadurch... dass er halt mit dem Hexenrollenspiel sehr viel mehr zu tun hatte, konnte er sich jetzt nicht wirklich auf all das gleichzeitig jetzt so fokussieren, was wir hatten. Und deswegen hatte ich dann Starfinder und habe zugesehen, dass wir damals den Paktweltenband und die Rüstkammer fertig gemacht haben. Unter meiner Ägide ist dann auch noch der Ionentron-Abenteuerpfad abgearbeitet worden. Dann haben wir das Alien-Archiv 2 in trockene Tücher gebracht und ja, mit Fertigstellung von dem Ding habe ich das dann an meine Kollegin Jasmin Neitzel abgegeben mit der Starfinder-Redaktion, okay. Die sich jetzt um Starfinder kümmert. Allerdings dadurch, dass Ulysses jetzt auch die Lizenz für die Welt der Dunkelheit in der, ich meine, das ist die 5. Edition. Ja. Manchmal habe ich da so Probleme mit dem Nachzählen, man hat ja nur 5 Finger an der Hand. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Ulysses hat die Lizenz der Jubiläumsedition, die 5. Edition, die aktuellste, macht, glaube ich, tatsächlich noch ein anderer Verlag. Nee, wir machen das jetzt auch. Wir machen das jetzt auch. Und anderen Verlag hier. Hier erfährst du Informationen, oder? Ja, wir machen das alles, wir machen die Jubiläumsausgabe. Und jedenfalls, meine Kollegin, die gute Jasmin, ist natürlich ein großer Fan der Welt der Dunkelheit. Deswegen kann es durchaus sein, dass früher oder später auf mich zukommt und sagt, ich soll ja da ein bisschen unter die Arme greifen, aber das ist jetzt nur so ein bisschen Zukunftsschau für mich, dass ich, weil ich im Augenblick noch gar nicht weiß, wie es mit der Starfinder-Redaktion läuft. Ja. Die ist also nochmal komplett getrennt sozusagen von der Pathfinder. Ja, ich werde wahrscheinlich ein paar von meinen Leuten, ob das nun fürs Lektorat ist oder auch für die Übersetzung, okay, abtreten. Aber letztendlich sind wir da immer noch so ein bisschen in der Kommunikationsphase. Ja. Also Starfinder soll natürlich weiter bedient werden. Jawohl. Genau, dann können wir gleich mal fragen, wenn du dich jetzt so ein bisschen auskennst, hat ja Starfinder bestimmt einige Regelkonzepte von Pathfinder 2 vorweggenommen. Jein, es ist immer noch... es enthält immer das normale Multiclass-System, es enthält das normale Fertigkeiten-System. Was sie in gewisser Weise vorweggenommen haben, ist, dass Gegenstände jetzt eine Stufe besitzen. Das ist in gewisser Weise für den Spielleiter ein Orientierungspunkt, zu sagen, okay, der Gegenstand, beispielsweise diese Waffe, hat Stufe 15, die sollte ich vielleicht nicht meinen Stufe 1 Charakteren geben. Einfach, weil die machen damit zu viel Schaden. Das ist dann das Äquivalent von, da liegt ein Schwert plus 5. Ja, hinsichtlich der Charaktererschaffung ist es schon ein bisschen in die Richtung von Pathfinder 2 gegangen, aber letztendlich verteilt man immer noch Punkte und ja, also bei Pathfinder 2 haben sie nochmal an allen wirklich Stellschrauben gedreht. Wenn wir gerade bei Starfinder sind, vor kurzem ist ja da die Einsteigerbox erschienen. Müsste diesen Monat eigentlich erschienen sein. Dadurch, dass ich jetzt fest angestellter bin, bekomme ich nicht mehr automatisch Belegexemplare und habe deswegen da auch nicht mehr ganz den Überblick, was schon raus ist. Aber Markus und Michael haben im meine vorletzten Vlog die Einsteigerbox beworben, also sollte sie jetzt diesen Monat zu haben sein. Das ist natürlich jetzt auch so ein kleines Problem, dadurch, dass ich im Homeoffice hier in Helmstedt arbeite und damit weit weg vom Taunus, wo ja Ulysses in Waldems das Hauptquartier hat, bin. Wäre ich jetzt im Hauptquartier, müsste ich eigentlich nur entweder die Jasmin fragen oder einfach mal runter trotten ins Lager und den Steff anhauen. Sag mal, wie viele Einsteigerboxen haben wir noch? So in dem Sinne müsste ich eigentlich in die Produktverwaltung reinschauen und da einzusteigen, das ist immer so ein Schmerz im Hintern. Wäre es für dich organisatorisch nicht einfacher, wenn du auch da unten in der Gegend leben würdest? Oder nicht, kommst du damit so klar, wie es... Nicht wirklich. Ich meine, ich arbeite weitestgehend übers Internet. Ich bekomme meine Dateien übers Internet. Ich übersetze am PC. Ob ich das nun bei mir mache oder irgendwo in einem Büro, kommt auf selbe raus. Ich lade die fertigen auf den FTP hoch. Okay. Wie gesagt, dadurch, dass ich meine Ein-Mann-Redaktion bin, habe ich ja keine, mit dem ich mich zu irgendwas beraten müsste. Ja, und ob der Layouter nun einen Slot quasi zur Bearbeitung von etwas hat, jetzt oder erst morgen, ja, das ändert sich auch nicht, ob der nun quasi im nächsten Büro sitzen würde. Zumal die Layouter wahrscheinlich auch nicht vor Ort. Thomas zum Beispiel. Genau, Thomas und Nadine, also die sind natürlich auch größtenteils arbeiten die von zu Hause aus. In Waldems selber haben wir das Lager, haben wir den Chef und haben wir eigentlich die DSA-Redaktion. Ja, und die DSA-Redaktion, die wächst und gedeiht. Ja, ich erinnere mich noch, ich als Forenmoderator gab es auch mal ein Treffen in Waldems. Da war unten das Wohnhaus von Markus noch der F-Shop. Und dahinter in der Küche und ein anderes Zimmer, das war die Redaktion, wo dann halt 3, 4, 5 Leute reinpassten. War auf jeden Fall auch interessant. Ja, mittlerweile haben sie sich wohl endlich über das ganze Haus ausgebreitet, ja. Sozusagen. Als ich vor 3 Jahren da unten war, da war im Erdgeschoss noch eine Paintball-Firma. Die musste jetzt wohl leider auch gehen. Einfach, weil man den Platz brauchte und auch aus Gründen der in Anführungszeichen Geheimhaltung, weil die Räumlichkeiten nicht ganz so getrennt waren, wie es vielleicht ganz gut gewesen wäre. Wir sind so oft die DSA-Sachen beschossen. Ja, okay. Vom Setting her habe ich den Eindruck, bei Starfinder, wenn ich das vergleichen soll, was weiß ich, mit Star Trek, Star Wars, sonst was, komme ich immer bei Guardians of the Galaxy raus. Kennst du zu einem ähnlichen Setting? Das oder? Ist sicherlich auch eine der Inspirationen. Weil es ist natürlich so, man muss ja nicht alle Regelelemente nehmen, indem ich zum Beispiel, sagen wir mal, die Magie weglasse. Ja. Oder indem ich die Magie in Psionik umwidme, kann ich durchaus die verschiedensten Science-Fiction oder Science-Fiction-ähnlichen Genres bedienen. Ich kann was Shadowrun-artiges machen. Ich kann durchaus auch Star Wars-artiges basteln. Ich kann Raumschiff Enterprise und Star Trek, also Erkunden ferner Welten und ähnliches bauen. Ich kann auch Babylon 5 als Grundlage nehmen. Also das, die Möglichkeiten sind sehr groß. Ich meine, ich kann natürlich auch, wenn mir nichts Besseres einfällt, DSA in Space spielen. Aber Also die Vorlage ist schon mal sehr groß, dadurch, dass sie den Pathfinder-Hintergrund genommen, eine unbestimmte Anzahl an Jahren in die Zukunft transferiert haben, die Welt Golarion aber quasi aus dem Setting rausgenommen haben. Die Goblins haben gewonnen. Wer weiß, rausgenommen haben. Und zugleich auch noch dafür als großes Geheimnis gewissermaßen etabliert haben, dass gar keiner weiß, was so für einen bestimmten Zeitraum oder nicht einmal wie lang dieser Zeitraum ist, passiert ist. Das große Vergessen. Das sogenannte Intervall. Ist natürlich quasi alles möglich. Und dazwischen wiederum setzen sie jetzt die Abenteuerpfade. Wir haben ja mit Tote Sonnen und dem Ionenthron haben wir bereits zwei so typische Fälle. Ionenthron ist eigentlich gegen das böse Imperium. Ja, dann läuft jetzt im Augenblick auf Englisch der Angriff des Schwarms. Oh ja. Ja, ich sag jetzt mal so, da ist sicherlich so ein bisschen Inspiration von wegen die Tyranniden kommen. Ja, während halt ja auf Deutsch vor, also ob wir den Schwarm machen oder nicht, entscheidet immer noch die Jasmin. Wie gesagt, muss ich mal mich mit ihr bei Gelegenheit kurz schließen, weil irgendjemand muss da auch die Berichterstattung schlussendlich übernehmen. Ja, und beim Tote Sonnen AP ging es. Nee, ich will nicht spoilern. Nein, nicht spoilern. Kauft ihn euch selber. Okay. Der ist nicht schlecht. Ich habe den ersten übersetzt. Kannst du denn generell so ein bisschen was über Starfinder sagen? Also wie vielleicht jetzt nicht anhand, zwangsweise jetzt an Zahlen, aber seid ihr denn zufrieden? Also wir sind zufrieden genug, dass wir die Reihe nicht einstellen. Ne? Das heißt, sie läuft soweit. Sie hat ihre Fans. Es ist leider nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, jeden Monat kommt was raus, einfach weil da gar nicht genug Material dazu da ist. Außer der, selbst der Abenteuerpfad, hatten wir ja das Problem, wir müssten ein Sammelband draus machen, weil sich einfach die Einzelbände, die verlaufen sich mehr oder weniger. Wir haben schon bei den Pathfinder-Abenteuerpfaden die Erfahrung gemacht, der erste geht weg, der zweite eventuell auch noch ganz gut und der letzte. Das heißt, theoretisch müsste man bei den Bänden 3 bis 5 die Produktion runterfahren und dann nur das absolute Minimum bei der Druckerei ordern. Aber Murphys Gesetz sagt dann, genau dann läuft es andersrum. Ja. Und deswegen machen wir das Ganze als Hardcover, als Sammelband, als Sammelbände. Von Paizo kam auch, macht wie ihr es am besten, wie es bei euch am besten läuft. Macht das, was die Fans wollen. Und mit den Sammelbänden scheinbar ganz gut zu laufen. Wir machen es natürlich über Crowdfundings, einfach auch um zu sehen, A, wie sieht die Nachfrage aus und B, um das Ganze auch mit coolem Zusatzmaterial unterstützen zu können, denn ohne Crowdfunding wäre es zum Beispiel nicht möglich, eine Deluxe-Ausgabe mit so einem Kunstlederumschlag. Ich gestikuliere gerade wild in Richtung von Christoph Starfinder Grundregelwerk, ja, weil er hat die Deluxe-Ausgabe. Ich habe das hier liegen, genau. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin optisch ein bisschen enttäuscht. Ich fand das normale Grundregelwerk, das Standardgrundregelwerk, weil es einfach besser passt zum Starfinder-Setting. Das war ja nun so knallequietschebunt. Gefiel mir ehrlich gesagt ein bisschen besser. Ja, das ist halt, was auch bei Paizo die Deluxe-Version war. Halt mit dem Symbol der Paktwelten drauf. Weil es die Vorlage schon gibt. Ja, klar. Paizo möchte schon, dass wir ihre Titelbilder benutzen. Wir hatten damals für die Eisengötter hatten wir ein eigenes Cover und später hatten wir auch für den Cthulhu Abenteuerpfad, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das ist was ewig liegt. Was ewig liegt. Auch danke, Ingo. Danke. Ja, immer informiert. Ja, für was ewig liegt hatten wir ursprünglich auch ein schönes Cover mit dem Eiffelturm, um den sich dann so ein riesiger Regenwurm rumwindet und wo dann der König in Gelb unten rumgeistert. Hm. Aber da hieß es dann von Paizo, nehmt doch bitte die Cover, die wir euch schon geschickt haben. Kann ich auch verstehen. Ehre, wem Ehre gebührt für die Cover, für die Artists. Ja, also so eigenes Zeug da basteln, sind wir halt ein bisschen eingeschränkt. Nicht ganz kurz auf, ich erinnere mich nur daran, dass bei Pathfinder gab es eine Zeit, dass die Logos sogar noch auf Englisch gemacht werden mussten. Dann hatte man mal das Tricks, also dass da zum Beispiel Aufstand Pathfinder Campaign statt Kampagnen, wie das so heißt. Dann wurde das einmal trickreicherweise ausgetauscht und so gemacht und dann hat Paizo das so akzeptiert und seitdem... Ja, ich glaube, es war mehr eine Frage der Kommunikation. Ja, wahrscheinlich. So im Nachhinein, weil, wie gesagt, solange wir das Logo und so weiter nicht entstellen oder da Strichmännchen drauf malen, winkt Paizo fast alles durch. Ich denke mal, das ist halt auch über die Jahre, dass halt Vertrauen entstanden ist. Ja. Das ist 10 Jahre alt und jetzt, so wie bei, sag ich mal, Cthulhu im Vergleich, bei Pegasus, die durften anfangs vielleicht auch noch nicht so viel machen, jetzt dürfen sie eigenes Layout machen und Sachen hinzufügen und wird alles abgenickt. Naja gut, die gucken bei der Abnahme bei Paizo, ist das Impressum komplett? Also quasi sind wir alle genannt. Ja. Oder dann kommt natürlich noch dieser kleine Block mit deutsche Bearbeiter. Und dann hinten stimmt der OGL-Eintrag. Mhm. Ja. Weil das ist für sie wichtig, dass sich das alles zurückführen lässt. Ja, gut. Und ich glaube ansonsten, da jetzt wahrscheinlich wenige sind, die sich jetzt wirklich mit der deutschen Sprache da auskennen in Seattle, gehe ich mal eher davon aus, da werden dann die Bände mal so durchgeblättert und dann mal auch sieht schön aus, aber keine Ahnung, was da steht. Ob das Layout quasi noch etwa genau Pathfinder Layout entspricht. Genau. Ja, also meine, wir haben wie gesagt das Go bekommen für die Sammelbände, wo wir dann auch gegebenenfalls den Inhalt eigenwillig umstellen können. Wir haben das Go bekommen, dass wir gegebenenfalls auch solche Zusatzsonderbände machen können, wenn wir halt Material auslagern müssen, weil es zu viele Seiten wären oder wenn wir noch irgendwas anderes übersetzen müssen, der Verständnis die, wegen. Die Layouter bringen das ja trotzdem in so einem typischen Layout von Pathfinder. Genau. Und das, genau, wir greifen dann natürlich auch das jeweilige Ausgangslayout zurück. Und bei D&D 5 wird ja auch noch das Problem sein, dass du halt die Kommunikation also zu Gale Force 9 hast und die dann wiederum zu Hasbro. Das ist ja eine Stufe mehr drin wahrscheinlich. Oh ja, ich meine, darüber haben sich Markus und Michael schon in diversen Vlogs und ich glaube auch in verschiedenen anderen Sendungen auf Twitch und bei YouTube schon ausgelassen. Ja, das war auch ein heißes Thema. Dass das gar nicht so einfach ist, weil halt letztendlich übersetzt Ulysses für Gale Force 9 und Gale Force 9 veröffentlicht es dann wieder. Also das ist ein ewiges Hin und Her. Wo ich schon fast froh bin, dass ich da nicht im Ansatz was mit zu tun habe. D&D 5, wie gesagt, das ist Mirkos Domäne, der natürlich auch sein Bestes gibt und es sind auch ein paar Leutchen damit beteiligt, die ich auch durchaus kenne und wo ich weiß, die machen vernünftige Arbeit. Es ist halt ein Hindernis, dass der D&D 5 Truppe halt gewisse auch Begrifflichkeiten vorgesetzt werden, die nicht übersetzt werden dürfen. Ja, das hat ja auch viel, also für viel Kritik gesorgt, auch in den diversen Foren. Ja, ne, dass das ja nur es darf nicht, weil da halt versucht wird, von Seiten Hasbros halt eine IP oder halt bestimmte Begriffe halt zu etablieren, sodass es dann halt heißt Waterdeep und nicht Tiefwasser. Tiefwasser, die alte Übersetzung. Keep und so ein ganzer Kram dann. Ja, ja, also dass diese Ortsnamen und auch andere, die also Forgotten Realms und ähnliches halt nicht aufs Deutsch übersetzt werden dürfen. Jetzt, gut, ich persönlich bin da eigentlich Purist. Ich sage dann, ach Gott, das liest sich nicht so toll. Jetzt für mich. Ich meine, ich hoffe, ich bin da dann eher das eine extreme Ende und dass es trotzdem genug gibt, die sagen, ich, was auf Deutsch drin ist, reicht mir zum Spielen. Wie gesagt, ich habe auch mit D&D 5, ich habe da das noch gar nicht in der Hand gehabt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit, mich mit anderen Systemen zu befassen. Kannst du dich ja gern bedienen. Ach Gott, ja. Christophs Rollenspielregal. Ja, Christoph hat Rollenspielbücher. Ja, auch noch gar nicht. Also was du da siehst, ist auch, sind tatsächlich die gesammelten Werke von, ich glaube, erst 2 Jahren sammelt. Und manche davon sehen auch gelesen aus. Manche davon sehen, ja, die Pathfinder, das war ja das, die Pathfinder-Sachen, die hatte ich ja, das waren quasi die ersten, die hier standen. Ja, ja. Genau. Und da war ja viel lang, jahrelang nichts und dann. Wir sind sehr stolz auf dich. Danke. Ja, freut mich sehr. Wenn man das schon anstrengend findet mit D&D 5, muss man nochmal an Star Wars gucken, das ist noch viel interessanter. Mit Ulysses, FFG, Disney. Und irgendein Spieler ist da doch noch drin. Also das ja, ist eine echt interessante Verkettung. Ja, wobei auch da bin ich jetzt nicht involviert, heißt, alles, was ich dazu sagen könnte, wäre jetzt das, was ich auch nur aus dritter Hand, also aus unseren Vlogs habe. Oder wenn Michael mal wieder gesäust hat, oh Gott, das dauert bei dem Band mit der Abgabe wieder ewig. Naja, das ist ja das zwischen Abgabe und Veröffentlichung teilweise mehr als ein Jahr liegt. Das ist ja schon extrem krass. Ja, also da, wo eine Abnahme bei Paizo eigentlich so läuft, ich schicke das am Tag 1 hin. Am Abend kriege ich dann eventuell eine Empfangsbestätigung, eventuell. Und an Tag 2 dann meistens schon, ist alles klar, könnt ihr so machen. Ja, ja. Da scheint das bei Disney tatsächlich jemand zu lesen. Oder so. Muss ja dann erstmal hingeleitet werden. Ja, und wahrscheinlich dann auch wieder über 5 Schritte. Genau. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Lukas Arzt muss ja auch noch irgendwie bleiben. Ja, jedenfalls zum Alionenbrunnen. Das ist ja in 3 statt 6 Teilen erschienen. Ist das irgendwie jetzt das neue Abenteuerformat oder war das nur eine Ausnahme? Also Paizo hat dann so ein bisschen experimentiert bei Starfinder. Ob jetzt ein Abenteuerpfad, der von Stufe 1, sagen wir mal, bis 15 in 6 Teilen gemacht werden muss oder ob man die Story halt auch in zum Beispiel 3 Teilen erzählen kann, die dann von Stufe 1 bis, was weiß ich, 8 oder 9 gehen. Außerdem haben sie dann gleich einen zweiten Dreiteiler hinterher geschoben, der theoretisch gleich als Anschluss hätte genutzt werden können, der also auf einer höheren Stufe angefangen hat, aber halt eine andere Story erzählt hat. Aber wo wir halt aufgrund von Ressourcen da auch nicht groß jetzt weiterarbeiten konnten. Es sieht halt im Augenblick so aus, wir können für Pathfinder wahrscheinlich einen AP im Jahr machen und möglicherweise für Starfinder einen, aber wie gesagt, Redaktion liegt bei Jasmin und die muss das letztendlich entscheiden, wie es mit ihrer Zeit aussieht und ihren Leuten. Weil auch wenn sie vielleicht auf meine zurückgreift, ist das natürlich dann ihr Team. Klar. Genau. Bevor ich jetzt hier umblättere und wir zu Pathfinder 2 kommen, habe ich noch eine letzte Frage, nämlich ein persönliches Pathfinder 1 Lieblingsbuch hast, wenn du auch in den Kategorien Abenteuerregelwerk, Almanach, Abenteuerfahrt. Oh, das ist eine grausame Frage. Also mein Lieblingsabenteuerfahrt ist der Königsmacher Abenteuerfahrt, der ja auch als Computerspiel, jetzt nicht 1:1, aber von der Idee her umgesetzt wurde. Und der auch als bisher einziger Abenteuerpfad für Pathfinder 2 umgesetzt wird. Stimmt, da hatte Paizo nämlich ein Crowdfunding für gemacht. Hat einen sehr großen Erfolg. Sie werden die Handlung auch erweitern. Und ich zitiere jetzt mal meinen Chef, also den Markus Plötz, der gesagt hat, also den auf Deutsch wäre auch cool. Hängt jetzt natürlich davon ab, wie wir, wenn Paizo in etwa einem Jahr hoffentlich so langsam fertig wird, aufgestellt sind und wie es mit den Ressourcen aussieht. Aber ich kann durchaus sein, dass wir ihn angehen, aber ich werde jetzt hier nicht das auf Biegen und Brechen versprechen. Ja. Weil, wie gesagt, Fog of War, ne? Das vernebelt so alles, was noch kommt. Sonst noch ein Lieblingsprodukt? Also es hat sehr viel Spaß gemacht damals, das erste Abenteuer, an dem ich gesessen habe, die Krypta der ewigen Flamme. Ja. Weil es ist eigentlich ein sehr schönes Einsteigerabenteuer gewesen. Mir hat auch die Arbeit jetzt an den beiden Sonderbänden sehr viel Spaß gemacht, die wir dieses Jahr noch rausgebracht haben. Wir haben einerseits die Goblin-Abenteuer in einem Hardcover gesammelt, zusammen mit dem Goblin-Handbuch. Wir seien Helden Goblins. Genau, da sind alle drin, auch in der richtigen Reihenfolge, in dem Sinne, dass wir mit dem Prequel angefangen haben. Und ja, wie gesagt, wer dann selber Goblins sich entwerfen will, der findet hinten sozusagen in den Anhängen, zu denen ich das Handbuch umgearbeitet habe, dann mehr als genug Material. Und nach demselben Konzept haben wir die Falkengrundsequenz überarbeitet und dann das Kobold-Handbuch, welches es alleine nicht gibt, haben wir dann ebenfalls im Anhangsformat daran gesetzt. Also wer einen Kobold spielen möchte, findet da auch sein Material. Für die Überarbeitung der damaligen Abenteuer, also der Falkengrundsequenz, die ja ursprünglich immer 3/5er-Format noch erschienen sind, habe ich dann auch meine Veteranen Günther und Olli angeheuert. die beide die Abenteuer nochmal überarbeitet haben, die die Übergänge glatt gezogen haben, die darauf geachtet haben, dass halt die Levelspalte nicht so weit aufklafft. Und halt auch so verschiedene andere Nicklichkeiten, so nach dem Motto, oh, da kannst du dir Krankheit X einfangen, die ist allerdings nur heilbar mit einem speziellen Trank und das gibt's dann in einem Abenteuer nicht. Also haben wir dann noch was Entsprechendes dann nachträglich platziert und ja. Ähnliches. Ich habe dann noch einen Epilog geschrieben, wie die Kampagne weitergehen könnte, da ja damals leider die Falkengrundsequenz, es war bei Paizo eigentlich geplant, dass noch ein abschließendes Abenteuer kommen sollte, aber der Autor damals, der ist ihnen weggebrochen. Ja, schade. Das ist wie Professor, glaube ich. Ne? Ja, der Nick Loke. Und dann kam halt der Übergang zu Pathfinder direkt, also von der 3.5 ins Pathfinder-System, sodass sie dann halt mit der Krypta der ewigen Flamme und halt dieser Trilogiepreis der Unsterblichkeit ihre Einsteigerabenteuer gebastelt haben. Ja, also jedenfalls da kam nochmal eine gewisse Nostalgie auf. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das Übersetzen auch der Dickbände, also der Regelwerke an sich, das war eigentlich auch nicht unspannend. War natürlich immer eine ganze Menge. So die 246 Seiten, oder also ja. 256 Seiten, sorry. Hat natürlich immer so 1 bis 3 Monate, je nachdem, was. 2 bis 3 Monate, so schnell bin ich noch nicht. gefressen, je nachdem, was noch nebenbei anlag. Und wie gesagt, jetzt seitdem ich halt auch die Redaktion mache, bin ich habe ja vorhin gesagt, so 170, 180 Seiten waren mein Schnitt. Ich bin jetzt eigentlich mehr runter auf 150, weil es gibt noch sehr viel nebenbei zu tun. Ende des ersten Teils.